WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freithemennacht heute. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste, die ersten Anrufer heute Nacht sind Joachim und Steffi. Guten Morgen. Hallo. Ja, Joachim. Joachim, wie alt bist du? Ich bin 27. Und Steffi ist wie alt? Hallo? Hallo? Ich bin alleine, also. Ach so, weil ich lese hier bei mir Joachim und Steffi. Okay. Nee, eigentlich nicht. Du bist alleine. Okay, das ist auch schön. Du bist 27 und meldest dich bei mir. Was ist los? Ja, hallo. Was ist los, Joachim? Was ist dein Thema? Ja, danke erstmal, dass ich bei dir sein darf in deiner Sendung. Ich bin schon seit langem ein Fan. Ich habe mich gemeldet bei dir, weil ich über mein Problem, beziehungsweise hat halt immer zwei Seiten, aber ich sehe es halt doch eher als Problem an. Mit dir sprechen möchte, nämlich ich habe eine überdurchschnittliche Penisgröße. Mhm. Und ich finde es halt, ich sage jetzt mal Problem, weil es in der Pornoindustrie vor allem, denke ich, wird es doch immer irgendwie propagiert oder so kommuniziert, als wäre das was besonders Tolles oder so, aber ich kann selber aus dem Alltag berichten, dass es in vielen Fällen störend ist. Ja, das kann ich mir vorstellen, je nachdem wie groß er ist. Wie groß ist er denn irrigiert? 33 Zentimeter. 33 Zentimeter? Ja. Und du beschummelst mich jetzt auch nicht? Nein. 33 Zentimeter, ich habe hier ein DIN A4 Blatt liegen. Ein DIN A4 Blatt ist ungefähr 30 Zentimeter und dann kann man ein Stück dran tun. So lang ist der Penis. Genau, im irrigierten Zustand. Wo bist du? Bist du auf der Straße irgendwo? Ja, ich bin in Köln gerade beruflich. Also. Ja, das gibt es, ist eine Ausnahmeerscheinung, aber es gibt es. Wie reagieren die Frauen darauf? Also grundsätzlich ist erstmal eher eine OH-Reaktion oder also es ist meistens eher negative Überraschung als positive, wenn es jetzt wirklich so weit kam, dass das irgendwie ein Thema war. Also es hat schon, ich habe einfach selber schon viele irgendwie, weiß ich nicht, wenn man fort war oder so, dann trifft man halt Frauen und so. Und wenn du wo bist? Wenn ich unterwegs bin, also in Clubs oder so, da trifft man halt auch viele Frauen und das ist oft, das will ich, das wollte früher, ich habe jetzt eine Freundin, aber früher wollte ich das oft auch gar nicht den Frauen antun, im Prinzip, da es so weit kommen zu lassen, weil es einfach für eine lange Zeit in meinem Leben Geschlechtsverkehr ausgeschlossen war irgendwie. Ehrlich, deshalb, weil du eine Hemmung hattest, dich zu präsentieren? Ja, also nicht deswegen, aber weil es irgendwie wenig Sinn hatte, weil zu wirklichem Geschlechtsverkehr kam es dann nicht oder wenn, dann war das eher halt keine sehr positive Erfahrung. Mhm. Weil es kam nicht zum Geschlechtsverkehr, weil? Naja, weil das Eindringen ein Problem war. Und den Frauen das unangenehm ging oft war nicht. Und den Frauen hat ja ein unangenehmes noch leicht gesagt, weil es ihnen weh tat in den meisten Fällen. Ja. Aber kannst du von keinen Reaktionen berichten, als Frauen das zum ersten Mal gesehen haben, wie die dann darauf reagiert haben? Na doch. Also ich habe jetzt eine Freundin seit 3 Jahren. Mhm. Mit der bin ich auch sehr glücklich zusammen und wir haben auch Geschlechtsverkehr und das läuft sehr gut inzwischen. Also am Anfang gab es doch eine Phase, wo es unangenehm war, aber ich muss da echt sagen, also sie hatte vorher auch einen Freund, der auch eine stattliche Penisgröße hatte. Sag ich jetzt okay, mal. Ja. Das heißt, da war sie trainiert schon und sie konnte damit umgehen. Sozusagen, ja. Ich meine, das ist natürlich, was du jetzt gerade schilderst, für viele Männer ein Traum. Die wollen so ausgestattet sein. Ja, deswegen rufe ich genau bei dir an, wenn ich meinen Freunden oder Freunden generell darüber erzähle. Das ist halt meistens irgendwie, die machen dann halt Scherze, boah Mann, wieso beschwerst du dich darüber oder so. Aber das ist in der Realität halt, war es lange eine große Einschränkung. Also. Ja, kann ich verstehen. Ich hatte mal einen guten Freund, einen guten Bekannten, einen guten Freund, der in ähnlicher Situation war. Und ich weiß um die großen Schwierigkeiten, die er damals hatte mit Mädels, dass viele Mädchen, wenn es dann zur intimen Situation kam, wirklich zurückgeschreckt sind und fast schon irgendwie Angst hatten, wussten nicht, wie damit umzugehen ist. Und er auch erzählte, wie du es gerade berichtet hast, dass der Geschlechtsverkehr eben nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht, weil den Frauen das einfach auch wehtat, wenn man nicht vorsichtig genug vorging. Ja. Du solltest schwul werden, da wärst du ein König in der schwulen Welt. Okay, gut zu wissen. Aber ist das, also ich habe noch nie wirklich an Analsex gedacht, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ist das machbar? Ich keine Ahnung, aber inwiefern wäre ich dort der König? Nein, ich meine, die Schwulszene ist natürlich, die Penisgröße ist natürlich irgendwie ein großes Thema und sehr beliebt, sagen wir so. Ist jetzt auch ein bisschen scherzhaft gemeint. Aber du hast gerade gesagt, Porno-Industrie, da könntest du natürlich auch scherzhaft gemeint, könntest du nebenher ein klein bisschen verdienen, wenn du da Fotos machen lassen würdest oder so. Ja, keine Ahnung. Also das ist, ich weiß nicht, also so für Fotos oder so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe eher so ein Gesicht fürs Radio, um das mal so zu sagen. Ich glaube, ich weiß, um wirklich in die Pornoszene, also weil es jetzt wirklich um Szenen drehen gehen würde oder so, ich glaube, da würde ich Frauen zu sehr respektieren dafür, dass ich sowas mache. Das würde mir nicht in den Sinn kommen. Es war ja als Scherz gemeint. Also ich glaube, dass das problematisch ist, aber wenn es das Gegenteil wäre, wäre es viel problematischer. Also die Jungs, die nun extrem gering ausgestattet sind, das ist wirklich ein Problem. Das tut mir dann auch immer sehr leid, weil man kann ja da nichts machen dran. Alle operativen Eingriffe sind unseriös. Und in deinem Fall auch. Das heißt, man muss sich irgendwie arrangieren. Und wenn du jetzt eine Freundin gefunden hast, wo das funktioniert, ist doch gut. Ja, also ich bin jetzt auch sehr zufrieden und sehr glücklich mit der Situation. Mhm. Aber es war halt eben eine lange Zeit meines Lebens, also von meinen ersten sexuellen Erfahrungen mit 17 weg, bis eben ich meine Freundin kennengelernt habe mit 24, war das sehr schwer für mich, damit klarzukommen. Also erstaunlich ist ja, wenn du sagst, dass du deshalb schon der Sexualität aus dem Weg gegangen bist mit Frauen, weil du Sorge hattest, dass das nicht gut ankommt. Ja, doch. Also bei meiner ersten Freundin eben, sie war halt auch Jungfrau, als ich 17 war das. Mhm. Und das war halt auch für mich abschreckend, als ich dann beim ersten Versuch einzudringen Blut sah. Mhm. Also das ist halt doch irgendwie was man nicht sehen will irgendwie bei sowas, ja. Also, natürlich, ja. Wie habt ihr denn das jetzt hinbekommen, du und deine jetzige Freundin? Wie schafft ihr, dass der Geschlechtsverkehr jetzt befriedigend für dich abläuft und befriedigend für sie abläuft? Ja, also ich glaube jetzt, inzwischen rennt es bei uns nicht viel anders als bei einem normalen Paar. Mhm. Also es hat sich eingespielt, sage ich mal. Ein Problem war Kondome. Also inzwischen hat meine Freundin die Kette, also so eine Verhütungsmethode wie die Spirale ungefähr. Mhm. Stimmt, aber Kondome Übergröße, es gibt ja mittlerweile Übergrößen auch, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob es diese extreme Größe gibt. Also ich bestelle Kondome aus Amerika, also sie werden importiert aus Amerika, ich bestelle sie aus Deutschland von einem Versandhandel. Aber die namhaften Hersteller, also darf ich den Markennamen sagen hier jetzt? Oder? Ja, muss ja nicht sein. Okay, also die namhaften Hersteller, da ist das halt oft mehr Augenauswischerei, also die XL-Größe jetzt, weil das in der Nominalgröße, also im Durchmesser oder so, hat vielleicht ein, zwei Millimeter mehr, aber im Endeffekt ist es halt sehr unangenehm auf Dauer, irgendwie als mit diesen. Du hast gerade gesprochen von Gesprächen mit Freunden und die dann gesagt haben, oh, ist ja toll und sei froh. Sprichst du überhaupt gerne darüber, denn es kann ja auch die Gefahr bestehen, dass die anderen sagen, komm, der Aufschneider, der Angeber, der will sich hier damit in den Vordergrund stellen. Also ich habe eine Zeit lang Fußball gespielt, da war das natürlich schwer zu verstecken, dann in der Teamdusche und so. Da war das natürlich schon Gesprächsthema, aber es ist halt einfach so, ich kann es nicht ändern, ich würde nie damit prahlen oder so und inzwischen sage ich es auch keinem, der es nicht wissen muss, also das wissen auch nur meine zwei, drei engsten Freunde. Ja, die Frauen sagen ja immer, es kommt nicht auf die Größe an, sondern es kommt darauf an, wie der Mann drauf ist im Bett. Ja. Aber zu groß und zu klein ist eben ein Problem. Ja. Joachim, noch eine sehr intime Frage. Schaffst du Autofellatio mit der Größe? Weißt du, was ich damit meine? Selbstbefriedigung oder? Ja, genau, oder? Genau, ja. Also ja, orale Selbstbefriedigung, meine ich. Achso. Okay. Okay, der Begriff war mir nicht vertraut. Ja. Es geht sich mit der Zunge aus, aber nicht jetzt so, dass es mir was bringen würde, sage ich. Joachim, also dann freue ich mich auf jeden Fall, dass du eine nette Freundin hast und dass ihr das gut miteinander könnt jetzt. Ja. Und ja, danke dir vielmals für dein offenes Ohr und deine wie gesagt, damit einen positiven Umgang damit. Irgendwie ist irgendwie schön, auch mal mit wem ernsthaft darüber zu sprechen. Ja, wie gesagt, damit muss man sich arrangieren. Und das Gegenteil, wenn er extrem klein wäre, das wäre wirklich schlimm. Und damit kann man sich nicht so leicht arrangieren wie jetzt in deinem Fall. Ja. Mein Lieber, dann wünsche ich alles Gute. Grüße an die Freundin. Danke sehr, werde ich ausrichten. Ich hätte noch gerne ein Autogramm, wenn das möglich ist. Ja, sehr gerne. Dann legst du bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay, wegen deiner Anschrift. Alles klar, gut. Ja, okay, mach's gut, ciao. Danke sehr, tschüss. Ciao, schönen Abend noch. 0800 220 50 50. Hier ist Nico. Nico ist 17. Guten Morgen, Nico. Ja, hallo Jürgen, guten Morgen. Hallo Nico. Erstmal freut mich, dass ich durchgekommen bin. War mein erster und spontaner Versuch. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's denn, Nico? Und zwar geht's darum, dass ich seit ungefähr 4 Jahren ein sogenannter Quartalalkoholiker bin. Moment mal, du bist 17 und seit 4 Jahren hast du mit 13 angefangen. Angefangen noch früher, aber richtig halt vor 4 Jahren. Ich verstehe. Quartalalkoholiker heißt? Das bedeutet, dass ich zum Beispiel mal 4 Wochen lang überhaupt kein Bedürfnis habe. Und nach 4 Wochen dafür dann umso intensiver. Also so, ich habe da auch schon so Sachen gemacht, wie mir nachts um 3 ein Taxi gerufen, um zur Tanke zu fahren oder so, wenn ich mal Geld hatte. Ja, und das heißt, die 4 Wochen, wo du dann drauf bist, trinkst du jeden Tag? Genau. Und wie viel trinkst du dann am Tag? Unterschiedlich. Also je nachdem, wie stark es, sag ich mal, ist gerade, zwischen einer Flasche Wein und 2,5. Immer Wein? Wobei, meistens. Also gestern habe ich eine Flasche Wodka getrunken, heute jetzt noch nichts. Boah, eine ganze Flasche Wodka? Ja. Das ist ja schon krass. Ja, es geht. Ich sag mal, ich vertrage mehr als, also man merkt schon, dass es immer ein bisschen mehr wird, wo ich, sag ich mal. Gestern Wodka, heute noch nichts? Heute noch nichts, weil heute war es nicht. Das ist auch teilweise ziemlich unregelmäßig. Also manchmal jeden Tag eine Woche, zwei. Manchmal einen Tag Pause und manchmal ist es... Aber es gelingt dann auch, dass es dann mal wieder 2, 3 oder gar 4 Wochen, dass du ganz trocken bist in dieser Zeit. Na, das war auch schon länger, aber das Problem ist, dass das kommt schleichend, hört abrupt wieder auf und kommt dann wieder schleichend. Aber ich kann das ein bisschen hinauszögern, wenn ich will, aber nicht verhindern. Ja. Was machst du im Moment? Bist du noch Schüler oder was machst du? Ich hab bis vor ein paar Monaten in einer WG gewohnt in Bielefeld. Und ja, da bin ich jetzt raus und jetzt im Moment warte ich, dass ich hier, also ich habe da eine berufsvorbereitende Maßnahme gemacht und die fange ich jetzt hier, will ich jetzt hier auch weitermachen oder wieder anfangen, sag ich mal. Und aber du wohnst jetzt bist in einer anderen Stadt jetzt oder wie? Ich wohne zu Hause, ja. Also du wohnst zu Hause, okay. Ja, ist ein bisschen weg von dem Feld. Und in der WG bist du rausgeflogen wegen des Alkohols? Nee, da bin ich selber rausgezogen. Ja. Da habe ich gesagt, nee, ich will nicht mehr. In der WG war ich sogar mal in der Entzugsklinik. Wie fing das denn überhaupt so als Kind? Man kann ja sagen, du warst Kind, als das angefangen hat. Wie fing das an und warum? Ich weiß es nicht. Also ich weiß mal, mit 11, nee, noch früher, mit 9 habe ich mir zum ersten Mal von meinem Vater ein Bier geklaut. Aber das müssen deine Eltern noch da mitbekommen haben, wenn der Junge... Nee, ich hab's meistens geschafft, irgendwie zu vertuschen, sag ich mal. Und mit 11 war es dann zum ersten Mal so, da habe ich bei meiner Oma 2 Flaschen Wein geklaut, bei meiner jüngeren Oma. Und habe die dann mit einem Rucksack zu meiner älteren Oma geschmuggelt, die da schon ein bisschen seniler war oder ist, also die lebt noch, weil die das natürlich dann nicht so ganz mitkriegt, ne? Und da habe ich dann von denen mit 11 eine und eine dreiviertel Flasche Weißwein getrunken. Und bin dann auch im Endeffekt für 5 Tage ins Krankenhaus gekommen. Mit 11. Aber da hat niemand gemerkt, dass es Alkohol war. Da dachten die alle, das wäre ein normaler Kreislaufkollaps, weil ich es natürlich auch nicht zugegeben habe. Das heißt, die Ärzte haben das auch nicht kapiert, dass du getrunken hattest? Ich nehme einfach an, die rechnen nicht damit, dass ein 11-Jähriger sich besäuft. Gut, aber dann kamen ja mehrere andere, noch weitere Jahre. Du warst 11, 12, 13, 14, du warst zu Hause. Deine Eltern haben nie was mitgekriegt? Doch, die kriegen das schon mit. Also ich sag mal, meine Oma, meine Jüngere, die macht sich etwas mehr Sorgen. Wobei meine Mutter, die kriegt das auch mit, spricht mich auch drauf an, aber die kriegt mich immer mit und ich kann mich da so rausreden von wegen, ja, das ist jetzt nicht so oft oder weiß ich nicht. Und ja, und was ich noch sagen wollte, um zu zeigen, wie extrem das teilweise ist, ne? Und zwar, ich habe ja erzählt, dass ich da die berufsvorbereitende Maßnahme mal gemacht habe. Und da bin ich teilweise schon morgens um 8:30 in die Frühstückspause zu Aldi gegangen, habe mir einen Liter Wein gekauft. Den stand zwischendrin, also in der Pause und später in Raucherpausen getrunken habe und dann in der Mittagspause nochmal dasselbe und in der Kaffeepause dann vielleicht noch einen kleinen Sekt oder so. Und haben die das mitbekommen, deine Arbeitgeber? Nein, also meine Arbeitgeber an sich nicht, die anderen Teilnehmer schon. Haben die dich verpfiffen? Nee, das war also, was wir haben da alles schon zusammen. Ja, was hast du denn von Schulabschluss? Also ich habe einen Realschulabschluss mit einem 2,5er Schnitt. Ja, aber du hast bisher noch keine Lehre abgeschlossen. Nee, das liegt daran, dass ich, ich sag mal, psychisch nicht so ganz korrekt bin. Ich habe unter anderem auch ADHS, das heißt, ich kann mich da auf nichts konzentrieren diesbezüglich. Das ist das Problem. Also nicht von wegen, ich will nicht oder so, was immer alle sagen, oder so fauler Sack oder so, ne? Wirst du deswegen behandelt? Nein, also ich war schon öfter bei irgendwelchen Psychotherapeuten. Also von zu Hause aus und von der Wohngruppe aus. Und alle haben so gesagt, ich sehe da keinen Bedarf. Die sehen keinen Bedarf? Ja, alle. Aber du siehst eigentlich einen Bedarf? Ja, Weil du dich nicht richtig konzentrieren kannst? Nee, also wenn man es jetzt darauf bezieht, ja, das ist aber jetzt, sag ich mal, nochmal ein anderes Thema als das mit dem Alkohol. Ich sag mal... Vielleicht hängt es auch zusammen, sag ich mal so. Ja, das kann nämlich auch sein. Ich habe es nämlich eigentlich auch gelesen, dass oft so... ich sag mal, Leute mit ADHS oder Jugendliche mit ADHS meinetwegen, dass die so auf Alkohol oder Drogen oder so zurückgreifen. Jetzt hast du gerade irgendwie so im Nebensatz gesagt, dass du auch mal in einer Klinik warst, deswegen? Ja, ich war auch mal in einer Klinik. Das war von der Wohngruppe aus. Ja. Weil die mich morgens um 8:30 in meinem Zimmer, sag ich mal, erwischt haben, wie ich gerade 2 Flaschen Wein am Trinken war. Und das schon vorher öfter beobachtet haben. Und da haben die gesagt... Da haben die mit mir drüber geredet und so weiter. Und ich habe dann gesagt, ja, ich probiere es mal. Und dann war ich halt in der Klinik. In der Klinik war das auch ganz okay. Ich sag mal, ich habe alles mitgemacht. So. Ich habe mich auf alles eingelassen. Ich habe mich jetzt nicht verweigert oder so. Was war denn das für eine Klinik? Also das war eine Entzugsklinik, eine Entgiftungsstation. Okay. So 3 Wochen. Das wurde dann 3 Wochen nochmal verlängert. Also ich war 6 Wochen da. War auch ganz in Ordnung. Aber und ich habe mich, wie gesagt, ich habe mich auch auf alles eingelassen. Also es ist nicht so, dass ich da war und gesagt habe, ich will nicht. Und das Problem ist, das hat irgendwie... überhaupt nicht funktioniert, weil wenn ich dann zum Beispiel mal, also ich weiß noch, als ich das erste Mal so ein Wochenendbeurlaubung hatte, die hat man da so ab und zu gekriegt, ich glaube 3 Mal während der gesamten Zeit, da war das erste, was ich gemacht habe, zu den Betreuern, ja, ich fahre kurz zur Rewe und habe mir Flachmänner gekauft, mir die gegeben. Okay, dann war natürlich alles wieder hinfällig, ja, was du da gemacht hast. Genau. Also Nico, ich finde das alarmierend, was du erzählst. Ich finde es wirklich alarmierend, weil du erst 17 Jahre alt bist und wenn du jetzt schon in dem Alter in so ein Suchtverhalten hineinrutschst, und das bist du schon, bist ja schon drin. Ja. Ich sag mal, es gibt da ja auch noch ganz viele Geschichten dazu, die ich jetzt erzählen könnte, aber da müsste ich 3 Sendungen von dem Schlag nehmen. Und das ist jetzt nicht so mein Plan. Nee, das ist schon okay, aber sag mal ein Stichwort, was du meinst. Ach, ein Stichwort. Ich weiß nicht, also ich habe mal ein Auto gegen die Wand gesetzt mit 14 besoffen. Mhm. Naja. Oder ich habe mal, 2 Wochen später habe ich mit meiner Mutter mich gestritten und bin mit ihrem Auto abgehauen. Mhm. Und am nächsten Morgen aber konnte ich das irgendwie unbeschadet wieder bringen. Und ich wusste dann nichts mehr, als ich dann zu Hause ins Bett gegangen bin. Das Einzige, was wir wussten, ich bin mit meiner Mutter ihrem Auto mit leerem Tank weggefahren und kam mit vollem Tank wieder. Wahnsinn. Was ich da in der Nacht gemacht habe, das weiß ich nicht. Und, Wahnsinn. Ich hatte am nächsten Morgen, kam die Polizei dann zu mir und da hatte ich am nächsten Morgen immer noch 0,5 Promille. Mhm. Okay, das sind alles wirklich schlimme Signale, ja, dass da was passieren muss. Ja, die Gefahr, dass du dich selbst ruinierst, dass du gar nicht mehr rauskommst, ist sehr groß, wenn du nichts unternimmst und dass du vielleicht irgendwie Schaden anrichtest, zum Beispiel jetzt mit dem Autofahren und andere Menschen. Ja, das ist auch schon passiert, leider. Ja, siehste. Ich rate dir. Wobei jetzt aber jetzt nicht irgendwie, also es wurde jetzt niemand irgendwie richtig verletzt oder so, es war ein Sachschaden halt, ne? Ja, aber alles das sind Indizien oder Beweise dafür, Nico, dass du was unternehmen musst. Ich leugne es auch nicht. Ich sag mal, ich leugne es so nicht von mir selber und auch nicht vor Fremden. Ich leugne es nur so von meiner Familie, sag ich mal. Da versuch's also, weil irgendwie, ich weiß nicht, das kriege ich nicht so hin. Das habe ich jetzt nicht akustisch nicht verstanden, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, ich leugne es an sich auch nicht. Ach, du leugnest es nicht, ja, okay. Ich leugne es nicht von mir selber und eigentlich auch nicht vor anderen Leuten, nur so von meiner Familie. Ja, da halte ich es eher, okay. Aber umso besser, dass du angerufen hast, dass wir da mal offen drüber reden können. Ich rate dir mega dringend, Nico, dass du etwas unternimmst. Okay, das ist ein Plan. Dass du nochmal in eine Klinik gehst, dass du vielleicht auch eine Psychotherapie machst, dass was du da im Detail machen kannst, das wird dir meine Psychologin, die hier im Hintergrund arbeitet, gleich mal erklären. Ich sag's dir nur ganz allgemein. Du hast jetzt noch die Chance, du bist ja eben auch noch jung, das Ruder rumzureißen. Jedes Jahr, jedes halbe Jahr, was weiter vergeht, zieht dich mehr in dieses Suchtverhalten rein. Und umso schwieriger wird es für dich werden, hinterher rauszukommen. Ja, du hast recht. Ich habe auch mit sowas ungefähr gerechnet, sag ich mal. Ich wollte nur noch mal so ein bisschen Motivation haben. Und Du machst es für dich und du machst es für dein Lebensglück. Wenn du es nicht machst, kann es sein, dass du in ein paar Jahren in der Gosse liegst. Ja, das stimmt schon. Ich meine, wenn ich so drüber nachdenke und denke, ich war mit 11 im Krankenhaus wegen Alkohol. Mhm. Ja, das ist schon enorm früh ist das. Enorm früh. Ja, klar. Ja. Und vor allem das erste Bier mit 9, ne? Mhm. Das ist so, ja. Also, ich find's gut, dass du auch so ein Verständnis dafür hast und, dieses Verständnis wiederum ist die Voraussetzung, dass du dir auch helfen lassen kannst später. Du musst es selbst wollen und dann können dir auch andere Leute helfen. Ja, das stimmt schon. Also Nico, ich bitte dich jetzt aufzulegen. Dann wird dich Magdalena, so heißt die Psychologin heute Nacht, die wird dich anrufen und dir die ganzen Tipps an die Hand geben, was du tun solltest. Und dann tu es bitte. Tu es bitte. Ah, okay. Ja. Kann ich dir noch gerade 2 Sätze sagen? Bitte. Okay, der Klassiker so, ich verfolge deine Sendung wie viele andere schon länger, aber meistens nicht live, sondern du läufst praktisch bei mir den ganzen Tag von YouTube abgespielt, wenn ich zu Hause irgendwas am Machen bin, am Kochen oder am Kochen. Ja. Und sogar die alten Dinger von 95 stellst du mir noch an. Ehrlich? Und und ich hätte ganz gerne ein Auto kommen, wenn das geht. Das geht sehr gerne, machen wir sehr gerne. Dann sagst du der Magdalena bitte gleich deine Anschrift. Ja, alles klar, danke. Nico, alles Gute und ich drücke dir die Daumen. Freut mich, dass ich mit dir sprechen konnte. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss, Nico. Ciao. Alles klar. Tschüss. Kevin, 23, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo, Kevin. Schön, ich hatte schon mal angerufen damals. Bitte? Ich hatte schon mal damals angerufen. Wann war denn damals? Ich weiß es selber nicht mehr genau. Vor einem halben Jahr, glaube ich. Mhm. Da ging es um Prostitution, dass ich das damals mit 14 gemacht habe und dass ich Alkohol getrunken habe und Drogen genommen habe. Mhm. Und ich wollte ja halt berichten, dass ich jetzt in Therapie bin, seit 7.3. Okay. Und alles gut läuft hier. Erzähl doch nochmal genau, was du mir damals erzählt hast, so grob das Thema, damit die Leute auch informiert sind, um was es geht. Also es ging damals darum, dass ich mit 14 angefangen habe, mich zu prostituieren. Mhm. Und ich Drogen genommen habe damals. Mit 14 habe ich angefangen, Cannabis zu konsumieren. Ja. Wo und bist du nochmal, du bist auf den Bahnhofsstrich gegangen oder was hast du gemacht? Ja, in Kneipen war ich in Düsseldorf damals. In Kneipen in Düsseldorf, okay. Mhm. Ja. Mhm. So, dann fing Drogen an mit 14 Prostitution und wie ging es dann weiter? ja, ich bin dann bis 22 habe ich dann halt das Leben so fortgeführt, war auch zweimal in Haft. In Haft wegen was? Ja, wegen den Sachen, die ich halt, ich habe halt Scheiße gebaut, weil ich halt Drogen genommen habe, ne, musste ich ja irgendwie besorgen. Also auch die harten Drogen, Koks, Heroin? Nee, nur Cannabis und ja, Pep habe ich auch schon genommen, aber das war halt eine Zeit, die ich mal hatte, mit 15 damals. Und dann habe ich halt, mit 16, wo ich im Knast gegangen bin, habe ich halt nicht mehr genommen. Und weswegen genau, was hat man dir vorgeworfen? Weswegen bist du in den Knast gegangen? Ja, es war damals wegen Schwarzfahren, BTMG, Diebstahl, Einbruch, halt so kleinere Delikte, jetzt kein Raub oder sowas, sowas hätte ich mich auch nicht getraut. Wie lange insgesamt warst du bisher in deinem Leben im Knast? 32 Monate. Ja. So, ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch und das hat mir auch sehr leid getan, weil du wirklich schon ziemlich auch unten warst, ne? Mit all dem, was du schon erlebt hattest und was du gemacht hast. Ja, genau. Ja, und jetzt geht's halt bergauf. Ich bin seit 7.3. in Therapie. Hab Entgiftung gemacht, hab ja drei hinter mir insgesamt. Ja, und die dritte hat dann angeschlagen, bin dann in Therapie gegangen, hab mir auch vorher hier in die Therapie angeguckt in Essen. Bist du in einer ambulanten Therapie oder in irgendeinem stationär. Stationär, ah ja, gut. Also ist so wie Deutsch wohnen, kann man sich vorstellen. Hier sind halt 35 Leute, jeder hat sein eigenes Zimmer. Einige zu zweit, ich habe jetzt Einzelzimmer, weil ich halt mich hier gut geführt habe und so. Super, sehr gut. Ja, und dann habe ich meinen Tagesablauf halt hier, so morgens mit Morgenrunde. Da geht's halt darum, um Anwesenheitscheck, dann halt Frühstück. Da muss ich halt in der Hausmeisterei unten arbeiten bis 12.15 Uhr. Dann gibt es halt so Kleingruppen, da wird halt besprochen über die Sucht und über, wie man mit Trauer umgeht. Weil ich habe ja im Moment meinen Paten halt, der geht ja eine Chemo leider, weil er halt krebskrank ist. Dein Pate? Ja, mein Patenonkel. Dein Patenonkel. Der mir auch damals sehr, sehr zur Seite gestanden hat, zwei Jahre lang. Also eine ganz wichtige Bezugsperson für dich ist. Ja, auf jeden Fall. Und der ist so schwer krank, dass er in die Chemotherapie geht und hast du Sorge, dass das nicht überleben wird? Er hat gesagt, ein paar Jahren kann das passieren, dass er halt stirbt, ne? Ja, da muss man. Aber wie ich damit umgehe, werde ich dann sehen, aber im Moment weiß ich selber nicht, wie ich damit umgehen soll. So. Aber hoffen wir mal, dass er sich vielleicht doch wieder fängt und dass er sich stabilisiert. Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Und denke ich mal, er sagt immer, sein Lungenkrebs hat er einen Namen gegeben, Lucky, sagt er immer. Und sagt, der kann mich halt nicht besiegen, ich werde dir schon zeigen, wer Manfred ist. Kevin, bist du von den Drogen jetzt definitiv ganz runter? Ja, seit 7.3. Also ich bin jetzt 10 oder 11 Wochen hier, muss noch bis 25. Juli drin sein. Danach muss ich halt gucken, dass ich Arbeit kriege. Ich wollte gerade sagen, das Leben jetzt in der Klinik ist ja geschützt. Das ist ja ein geschützter Raum. Ja, genau, das ist ein geschützter Rahmen. Und schwierig wird es dann werden, wenn du rauskommst. Wie sind denn deine Pläne dann, wenn du rauskommst? Ja, ich möchte halt mir eine Selbsthilfegruppe suchen. Möchte halt weiterhin mit der Drogenberatung arbeiten. Möchte ja gerne eine Ausbildung machen und Hauptabschluss. Was wäre das für ein welchen Traum hast du in der Ausbildung? Welchen Beruf möchtest du ergreifen? Ja, Tierpfleger, ne? Ja, super. Ich komme halt gut mit Tieren klar. Ich habe selber eine Katze gehabt. Aber das heißt, du musst erstmal den Hauptschulabschluss nachholen? Ja, den muss ich auf jeden Fall nachholen. Und dann könntest du die Lehre machen. Wie ist das denn mit ist das mit Wohnung geregelt, wenn du rauskommst, dass du ich hatte vorher ja meine eigene Wohnung, wo ich gelebt habe. Die werde ich aber verlassen, weil da halt zwei Leute sind, die süchtig sind, ist nun mal so. Da ist einer cannabisabhängig und der über mir ist halt alkoholabhängig. Und mit diesen Leuten will ich halt nicht mehr verkehren. Ich will auch nicht mehr in diesen Ort verkehren, wo ich wohne, weil halt mich zu sehr an Alkohol und Drogen erinnert. Absolut, genau richtig. Du musst weg, du musst einen ganzen Neuanfang machen, rundrum. Mein Pate will halt auch gucken, dass ich dann halt eine Eigentumswohnung kriege hier nach. Will der Pate für dich organisieren? Ja. Ja, das ist auch super. Er will auf jeden Fall für meine Zukunft sorgen. Er hat auch gesagt, wenn der Fall eintritt, dass er stirbt, ist für mich gesorgt. Wie kam das, wenn du mit dem Paten so ein gutes und enges Verhältnis hast, wie kam das, dass er dir nicht vorher schon irgendwie ein bisschen geholfen hat, auf den rechten Weg zu kommen? Ich kenne ihn erst seit 2 Jahren, deswegen. Bitte? Du bist? Ich kenne ihn erst seit 2 Jahren. Ach so, du kennst ihn erst seit 2 Jahren. Ach so. Ja, ich sage immer mein Pate, weil der sowas wie für mich wie ein Vater ist, kann man sagen, den ich nie hatte. So. Und er sagt auch immer, ich bin sein Sohn, den er nie hatte, und er hilft mir halt sehr. Ach so, das ist kein Verwandter von dir, sondern... Nee, den habe ich damals kennengelernt, wo ich beim Arbeitsamt war halt. Du hast aber kein sexuelles Verhältnis mit ihm? Nee, gar nicht. Gar nicht. Und das verlangt er auch nicht von dir? Nein, auch nicht. Nee. Ja. Das ist also eine ganz faire Geschichte, die euch beide verbindet. Genau, er macht es halt, ja, er sagt, dass er mich halt lieb hat und deswegen mir. Mhm. Und wenn du dann raus bist, die Zeit, bis du deinen Schulabschluss hast, wie finanzierst du dich? Ist das schon geregelt? Ja, ich habe ja mein Arbeitslosengeld, ne? Mhm. Davon muss ich halt dann erstmal leben und ja, hiernach will ich ja auch erstmal in Urlaub gehen mit meinen Paten zusammen. Ja. Mich halt erholen mit ihm. Wir waren dann nach Italien, ja. War ich auch noch nie. Ja, das seid ihr auch gegönnt. Also wenn du das jetzt so gut hingekriegt hast, dann ist das auch alles sehr gut. Und ihr müsst dann nur rechtzeitig einfädeln und organisieren, dass du dann danach wirklich dann auch zur Schule gehen kannst und die Hauptschule nachmachen kannst, den Abschluss. Ja, vor allem, wer mein großes Vorbild war, wenn es sich blöd anhört, ich höre halt Böse Onkels. Und da war einer, der hat auch viel Drogen genommen und Alkohol getrunken, Kevin Russell hieß er. Mhm. Und ja, der ist halt mein großes Vorbild und deswegen höre ich auch einerseits auf, weil ich halt ihn als Vorbild habe. So. Sehr gut. Und du hast ein Ziel, du wirst Tierpfleger werden, toller Beruf. Kevin, ja. Ich freue mich sehr über die Rückmeldung, weil das war damals schon ziemlich traurig, wie gesagt, was du erzählt hast. Und wenn ich jetzt so eine gute Rückmeldung kriege, das ist sehr erfreulich, freut mich für dich wirklich sehr. Ja, danke. Ich drücke die Daumen, dass es weiterhin so gut geht. Ja, was ich zum Vorgänger zu sagen habe, ich habe ja ein bisschen die Geschichte gehört, er sollte sich auf jeden Fall eine Therapie suchen. Mhm. Das würde ich ihn raten. Der Nico, ja. Das hilft ungemein. Genau. Ja, manche Leute sehen das vielleicht nicht so, aber du kannst es ja auch geholfen. Genau, du kannst es ja aus eigener Erfahrung jetzt auch sagen. Ja. Kevin, danke für den Anruf und alles Gute. Ja, dito. Tschüss. Danke. Ciao. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, 1.32 Uhr. Nächste Woche haben wir natürlich auch wieder ein festes Thema. Und nächste Woche haben wir einen besonderen Fall. Es wird ein Moderator, der überhaupt keine Ahnung von Fußball hat und sich für Fußball in feuchten Kehricht interessiert, eine Sendung über Fußball moderieren. Und dieser Moderator bin ich. Also, unser Thema nächste Woche heißt Fußball. Ich möchte tatsächlich mit euch über Fußball sprechen. Zum Beispiel, ich möchte über und mit Hooligans reden. Ich möchte gerne mit Extremfans sprechen, mit Leuten, für die Fußball das Allerwichtigste im Leben ist. Gerne auch mit Frauen, deren Männer komplett Fußball verrückt sind. Dann möchte ich gerne mit euch sprechen über das Thema Geld und Fußball. Findet ihr eigentlich, dass Fußballer viel zu hoch bezahlt sind? Ich als Nichtkenner der Szene finde das auf jeden Fall, dass die viel zu hoch bezahlt sind. Mir schlagen dann immer die Ohren, wenn ich das in der Zeitung lese, was da für Summen fließen für die Jungs. Dann möchte ich natürlich auch gerne mit euch sprechen über das Thema Homosexualität und Fußball. Warum ist das so schwierig? Warum kriegt kein Nationalspieler also so viel Mut zusammen, wenn er es denn ist, dass er sagt, ich bin schwul oder bisexuell? Warum nicht? Warum nicht? Und ich möchte natürlich auch gerne mit Fußballhassern sprechen. Also Thema Fußball nächste Woche, ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche Mittwoch vor der Sendung, während der Sendung anrufen. Nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Thema Fußball. Heute freie Themennacht, wie immer freitags, und hier ist die Doris. Doris ist 54, guten Morgen. Hallo Doris. Morgen, hier ist die Dorothee. Ach, Dorothee. Dorothee, da will ich das aber. Ja. Und 54 stimmt. Ja. Ja. Dorothee. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Weswegen hast du denn angerufen? Ja, freies Thema heute Abend. Ja. Und es ist einfach so, dass ich schon 30 Jahre verheiratet bin. Mhm. was heute ja nicht mehr so irgendwie angesagt ist. Ja. Man ist ja schon ein Exot. Naja, es gibt in schon. In der Landschaft. Es gibt schon auch viele Leute, die mehrere Jahrzehnte. Ja, aber es ist ja nicht mehr das Normale heute. Und, wie soll ich sagen? Ich habe einen schwulen Mann geheiratet. Ach, guck. Mhm. Du hast einen schwulen Mann. Ich wusste das damals. Du wusstest das sogar? Mhm. Und warum hast du ihn geheiratet? Ich dachte, ich könnte ihn bekehren. Ah, das funktioniert nicht. Das habe ich gedacht. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Das geht. Und irgendwie. Jetzt bist du 30 Jahre mit einem schwulen Mann verheiratet. Ja. Was ist denn das für eine Ehe? Ja, was soll ich sagen? Fruchtbar war sie. Das heißt, Kinder habt ihr? Es gibt 3 Kinder, ja. Wie sind die Kinder zustande gekommen? Unter normalen Umständen? Ja, genau. Also dann, das hat funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Also. Habt ihr denn sonst außer diesen Zeugungsvorgängen auch noch öfter Sex gehabt? Ja, schon. Aber? War wahrscheinlich nicht so leidenschaftlich, stelle ich mir. Ja, genau. Man hat es so gemacht. Hm. Immer so mit dem Gefühl, das ist nicht das, was er will. Warum hast du dich denn von ihm nicht getrennt, Dorothee? Keine Ahnung. Weil er mir sonst alles gibt. Also das Zusammenleben klappt gut? Ja, sehr gut. Also ihr seid... Also alles, die Sterne vom Himmel. Also ihr seid gute Freunde? Wunderschön, ja, gute Freunde. Kinder gut großgezogen? Alles, ja, alles genau. Im grünen Bereich. Ja, genau. Ist er denn, hat er sich denn seine Sache heimlich geholt? Weißt du darüber? Bestimmt. Das heißt, ja. Ihr sprecht darüber nicht offen? Nee. Gar nicht. Aber du weißt nicht, ob er sogar vielleicht einen Geliebten hat. Das weißt du nicht. Könnte sein, konnte sein in diesen ganzen Jahren. Aber das war immer belastend. Also zu wissen, du bist nicht, was er wirklich will. Mhm. Und du bist nur so eine Scheinwelt, damit er leben kann. Also war er denn oft so weg? Ja, sehr oft. Ja. Montage und das Übliche, ne? Mhm. Ich habe hier die Stellung gehalten und die Kinder großgezogen. Der Jüngste ist jetzt 13 und da kommt man wirklich ins Grübeln. Wie lange kann ich das noch mitmachen? Wie lange will ich das noch? Der Jüngste ist 13, sagst ja, du? Und der Älteste 30. Weiß der, was mit dem Vater los ist? Nee. Wer weiß das überhaupt? Ich habe es einer Freundin erzählt und die kommt auch nicht klar darauf, weil er halt so lieb und nett ist und so gar nicht diesem Schema entspricht, also diesem typischen, kategorischen. Also schwule Klischee erfüllt er nicht. Ja, gar nicht. Mhm. Ne? Also er ist hier Familienvater, er macht und tut und für alle anderen sind wir hier die Traumbeziehung und in Wirklichkeit, ich habe auch ganz, ganz schlimme Krisen gehabt, wo ich wirklich vor 6 Jahren dann abgesoffen bin. Abgesoffen? Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Und bist du da drüber? Ja, ich bin drüber. Also alkoholabhängig bist du nicht? Nee. Kann ich von mir behaupten. Noch mal eine Frage zur Vergangenheit. Woher wusstest du das damals, dass er schwul ist? Ganz verrückte Geschichte. Ich habe jemanden kennengelernt, ganz süßen Typ, und habe dem einfach meine Telefonnummer in die Hand gedrückt und habe gewartet, dass er mich anruft, so abends in der Disco, ne? So in die Hand gedrückt. Mhm. Und er hat tatsächlich angerufen, total lieber, süßer Typ. Und hat sich auf mich eingelassen und ich wusste nicht, ist das der, mit dem du jetzt irgendwie zusammen sein willst. Aber es war ganz interessant und schön und dann war da auf einmal so ein Typ und er hat bei ihm gewohnt und da war noch eine Frau und er war verheiratet, also der andere. Und auf einmal habe ich so mitbekommen, dass hier eine Dreiecksgeschichte läuft und ich war dann mittendrin auf einmal. Und dieser süße Typ, das ist dein Mann? Oder wen meinst du jetzt damit? Mit dem, dem du die Telefonnummer gegeben hast, das ist dein Mann? Das war der süße Typ. Ne? Mhm. Und mein Mann war der Freund. Also der. Ach so, dein Mann? Ja, dein der Mann mit war der Frau. Ah, ja. Okay. Und dann haben die sich irgendwann bekriegt gegenseitig. Die wollten mich dann auf einmal beide haben. Mhm. Die beiden Männer? Ja. Aber wie komisch, wenn er schwul ist, warum will er dich haben? Keine Ahnung. Die haben dann irgendwann angefangen, um mich zu kämpfen. Und die Frau war dann raus. Und mein Mann hat dann gewonnen. Das hat mir unheimlich imponiert. Der hat wirklich gekämpft um mich. Ja, aber, aber wie merkwürdig. Warum hat er das getan? Hast du mit ihm damals drüber gesprochen? Ja, hat gesagt, er hat sich mich verliebt. Das, also, ist er nicht rein schwul, sondern bisexuell oder wie? Kann man vielleicht so sagen, ja. Ist denn mal ganz am Anfang mal so ganz offen über alles gesprochen worden eigentlich? Nee, dann gab es so irgendwie so eine Krisenzeit, da hat er gesagt, ja, ich bin schwul, ich habe mit dem was gehabt, die ganze Zeit. Und meine Frau wusste nichts davon. Okay, dann habe ich das geschluckt und habe gedacht, das kann nicht sein, der hat sich jetzt in dich verliebt, der ist nicht schwul, das kann nicht sein und so. Habe mich auf ihn eingelassen, der hat mir wirklich von da an wirklich alles, ich war dann auch gleich schwanger mit dem ersten Sohn und ich habe gedacht, nee, der ist jetzt bekehrt, das war ja, ein Irrflug, der war so jung und das kann ja passieren, das muss ich irgendwie, aber ich habe im Laufe der Jahre dann halt gemerkt, dass das wirklich ernst ist. Bis ich das geschnallt habe. Wenn, ja? wenn du mit ihm geschlafen hast und du hattest dieses Wissen im Hinterkopf, wie hast du dann die Sexualität mit ihm empfunden? Soll ich ehrlich sein? Das hat mich irgendwie angeregt die ganzen Jahre, aber irgendwann hat es mich im Umkehr abgestoßen. Ach so, am Anfang hatte ich das sogar angetörnt. Ja, dass du mit anderen ja Männern, irgendwie, ja. So wie ja. Männer angetörnt, wenn wir sich vorstellen, dass Frauen mit Frauen. So war ja, es. Ja, das war so. Also wenn ich ganz ehrlich bin, war es so. Aber dann kippt es irgendwann, als du gemerkt hast, irgendwie kickt es, ja. Der begehrt mich gar nicht wirklich. Ja, genau. Sondern der ist in Gedanken vielleicht jetzt bei irgendeinem geilen Typ. Genau. Ja, so irgendwie. Er hat in all diesen Jahren auch nie mal irgendwie eine Andeutung gemacht, dass er sich trennen will. Nicht wirklich. Ich war so seine Scheinwelt hier. Nach außen hin, ja. der Ehemann, der mit den Kindern, der tollen Frau, ich sehe noch gut aus. Darf ich von mir behaupten? Ja. Also das hat für ihn alles so gepasst und gestimmt. Ja so. Aber ich denke, der hat so sein Eigenleben gehabt. Ne? Ist er so alt wie du? Und er ist 2 Jahre älter. Aber jetzt sprichst du, jetzt rufst du hier sogar bei mir an. Heißt das, du kannst nicht mehr? Nee, ich kann wirklich nicht mehr. Also ich fühle mich so verarscht, ne? Also ich fühle mich vom. Dorothee, ich kann das so nachvollziehen. Wenn ich du wäre, hätte ich. Er hat mich nur benutzt. Ja, gut, ja, du hast es ja auch, was heißt nur benutzt, du hast es ja mitgemacht, du wusstest das ja. Insofern trifft die Schuld euch ja beide. Aber ich kann das so verstehen, wenn ich mich in dich hineinversetze, dass er. Ehrlich? Ja, total. Ich glaube, ich wäre auch. Das wäre das erste Mal seit 30 Jahren. Ja, ich glaube, ich hätte auch kann so. Kann dich verstehen, ehrlich. Hammer, wirklich. Ja, wenn ich mich im Detail in dich hineinversetze. Dann kann ich verstehen, dass man das 30 Jahre mitgemacht hat, dass man jetzt irgendwann mal sagt, ich kann nicht mehr. Nee, ich will jetzt ein ehrliches und freies Leben führen. Ich habe Angst heute noch, weil der ist so oft auf mich fixiert und so in seiner Welt. Der hat so, ich merke, der hat so Angst, dass ihn das jemand nimmt. Ich habe richtig Angst, ich zerstöre den, wenn ich sage, nee, ich habe jetzt echt keine Bock mehr. Nein, Dorothee, jetzt wollen wir mal an dich denken. Der Kerl ist ein gestandener Mann und der gestandene Mann muss auch zu seiner Identität stehen können. Wenn er es bisher nicht getan hat, dann muss er es jetzt lernen. Jetzt geht's um dich, um dein Leben. Und jetzt hast du auch alles Recht der Welt zu sagen, nein zu sagen und ein eigenes Leben zu führen. Freies, eigenes, ehrliches Leben zu führen. Ein ehrliches Leben. So Lust drauf. So ein ehrliches mit allen ja. mit allem Scheiß und ja. Krisen und Höhen und Tiefen ja. und nicht mehr diese Phasen wirklich, das ist mir so zuwider. Also, und der große Sohn muss eingeweiht werden, natürlich. Oh Gott. Ja, das gehört dazu ja. jetzt. Ja. Wenn, dann muss alles auf den Tisch. Und dann fängst du mit, du bist mal gerade 54, das ist ja noch kein Alter. Damit, jetzt kannst du nochmal ein neues Leben starten. Ich will dich wirklich mit allem dazu ermutigen, Dorothee, mach es. Das buhlt auch in mir, ganz schwer, seit Jahren buhlt das in mir. Das glaube ich. Weil ich komme sowas von zu kurz. Ich habe schon die Seelsorge angerufen. Die hat gesagt, mein Gott, sie sind 50. Sie müssen da raus. Sie müssen was ändern. Also, das ist so schwer, weil ich habe so Angst, ich zerstöre den. Weil der ist so ein lieber Mensch. Nein. Jetzt geht es darum, wirklich? Ist es nicht die erste Frage, ob du ihn zerstörst, sondern es geht darum, dass du richtig lebst und du lebst im Moment falsch. Und er einfach richtig falsch. So, und er lebt auch falsch im Übrigen. Ja, er auch. So, und deshalb zerstörst du ihn nicht. Vielleicht kannst du ihn weinen, weil er hat sich nie geoutet, er hat nie zu dem gestanden, was er wirklich ist. Ja, vielleicht gibst du ihm jetzt. Das tut mir so leid. Ja, aber vielleicht gibst du ihm jetzt durch deine Entschlusskraft die Chance, endlich zu seinem Leben zu stehen. Pass auf. Da ist so ein langer Schwanz dran. Haus, Kinder, Hof. Kann man alles regeln. So Wahnsinn. Kann man alles regeln. Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Also ich mache einen Vorschlag. Ich finde, du solltest dir da so mentale Unterstützung holen, nämlich in Form einer therapeutischen Betreuung. Ich möchte, dass meine Psychologin dich jetzt diesbezüglich noch berät. Dann ist es für dich besser und dann bist du stabiler, das durchzuziehen. Ich meine, du kannst es auch alleine machen. Wenn du denkst, wenn du meinst, du kannst es, dann versuch es. Aber so ein bisschen Rückhalt wäre natürlich nicht schlecht. Ja. Dann bitte ich dich, es aufzulegen, Dorothee. Magdalena ruft dich an. Okay. Und ich drücke dir so sehr die Daumen für ein neues Leben. Für ein richtiges Leben, für ein ehrliches Leben. Ehrliches Leben, wirklich. Da habe ich richtig Lust drauf. So, genau. In den Spiegel zu sehen und zu sagen, ja, das ist. Genau. Und nichts anderes. Das ist der Leitspruch. Jetzt legst du auf und Magdalena ruft dich zurück. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Mann. Tschüss, Dorothee. Ciao. Tschüss. Ja. Dann machen wir weiter mit Stefan. Hallo? Und hallo, bitte. Stefan und Steffi. Ja, genau. Hallo. Ja. Oh je, das kennen wir von vorgestern schon, dieses Geräusch. Ich vermute, dass wir nicht miteinander reden können. Stefan? Warte, einen Moment. Nee, die Leitung ist ganz merkwürdig. Geht's jetzt besser? Jetzt geht's besser, ja, in der Tat. Jetzt geht's besser, wunderbar. Das ist prima. Also Stefan ist da und Steffi ist auch da. Und Steffi ist auch da, ja genau. Können wir zu dritt reden oder musst du den Hörer rüberreichen? Nein, ich muss jetzt überreichen, weil ich die Freisprechenrichtung gerade ausgeschaltet habe. Okay, dann reden wir beide erstmal. Ihr seid 28, stimmt das? Ich 28, Sie 27. Na gut, das ist ja fast dasselbe. Genau, ja. Stefan, weswegen ruft ihr an? Und zwar ist unser großes Problem, dass wir mittlerweile eigentlich gar keinen Sex mehr haben. Beziehungsweise sehr, sehr wenig und zurzeit eigentlich fast gar keinen Sex mehr. Wie lange seid ihr zusammen? Seit 8 Jahren. 8 Jahre. So. 8 Jahre, ja. So, und seit wann ist das fast erloschen? Naja, es ist immer weniger und immer weniger geworden und jetzt, sage ich mal, extrem geworden ist es seit ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahr, da nicht mal so grob sagen. Woran, deiner Meinung nach, woran liegt das? Ja, das an dem Problem überlegen wir die ganze Zeit, an was es liegen kann. Also wir wissen es ehrlich gesagt nicht wirklich genau. Ja, Entschuldigung? Dann frage ich dich erstmal. Du hast grundsätzlich sexuelle Gedanken und Bedürfnisse. Das auf jeden Fall, ja, natürlich. Und auch natürlich hauptsächlich an ihr. Das heißt, du würdest gerne mit ihr schlafen? Das ist richtig, ja, genau. Aber sie sagt nein. Nein, auch nicht unbedingt. Sie sagt schon auch ja, natürlich. Aber das ein großes Problem ist, finde ich, wenn wir jetzt zum Beispiel länger keinen Sex gehabt haben, und dann kommt sie und sagt, ja, jetzt will ich gerne was machen, dann, dann habe ich irgendwie ein ganz komisches Gefühl dabei und glaube, sie will es nur wegen mir machen und mir von ihr machen. Verstehe. Und dann will ich selber nicht, weil ich will nichts machen, was sie nicht will. An dieser Stelle, Stefan, wir reden gleich weiter. Gib mir noch mal bitte die Steffi. Ja, gerne, ich gehe weiter. Hallo, Domian. Hallo, Steffi, schön, dass du da bist. Hallo. Jetzt hast du gerade gehört, was Stefan gesagt hat. Ja, was du gesagt hast. Bitte? Ja, also ich möchte nur ergänzen, dass wir eigentlich eine schöne Beziehung haben seit 8 Jahren. Mhm. Und ich finde das, ja, wir haben natürlich sexuelle Probleme in letzter Zeit. Mhm. Aber... Jetzt eine ganz ehrliche Antwort unter uns beiden. Ich meine, gut, Stefan steht daneben, aber egal. Eine ganz ehrliche Antwort. Bist du noch scharf auf Stefan? Ja, aber nicht mehr so wie am Anfang natürlich. Mhm. Und so von der Skala, früher warst du, nehmen wir mal eine Skala von 0 bis 10. 10 ist ganz scharf und 0 ist eben nichts mehr. Wo würdest du das jetzt einpendeln lassen? Ja, momentan vielleicht 3, 4. Ja. Sagen wir mal drei. Was für sexuelle Sehnsüchte hast du denn? Ja, momentan wenige. Gebe ich ja ganz ehrlich zu und wir reden ja auch drüber. Aber es ist halt auch schwierig, wenn ihr mal Lust habt, kommt immer die Aussage, das tust du halt eh nur für mich. Mhm. Und das ist halt natürlich der totale Lustkiller. Also, ist da vielleicht auch ein bisschen was dran, dass du dann das schon auch für ihn machst, weil du weißt, dass er es so gerne möchte? Eigentlich nicht. Ab und zu vielleicht, ja, aber großteils nein. Mhm. Befriedigst du dich selbst auch? Nein. Aber wie kommt das? Das ist momentan, ich kann es auch nicht sagen, warum. Also es kann jetzt natürlich, er sagt immer, das ist eine Ausrede, aber es ist einfach so, man ist gestresst vom Tag, ich arbeite 12 Stunden, dann noch, es ist einfach, ja, es ist schwierig momentan. Und wir finden jetzt irgendwie auch keine Lösung. Heute habe ich zum Beispiel vorgeschlagen, ich habe nicht gewusst, dass er sich bei euch gemeldet hat, dass man wieder bei Null einfach anfangen, dass wir einfach ganz neu mal starten. Mhm. Aber dann sagt wieder, nein, das macht halt auch nur für mich. Und dann, geht halt der Kreislauf wieder von vorne los. Wenn du nochmal ganz ehrlich zu mir bist, wenn die ganzen moralischen Bedenken nicht wären und weiß ich was, hättest du mal Lust, mit einem anderen Mann zu schlafen? Nein. Ich finde ihn ja attraktiv. Mhm. An dem liegt es ja nicht. Mhm. Also, das ist alles sehr, sehr verklemmt bei euch, ne? Das, die ganze Situation. Ziemlich. Sehr verfahren, ziemlich. Die Sache. Steffi, und jeder schiebt die Schuld auf den anderen. Das ist irgendwie, wir kämen irgendwie nicht raus. Und Steffi, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Ja. Steffi, zunächst mal danke an dich. Gibst du mir den Stefan bitte nochmal? Wir reden auch gleich nochmal miteinander. Gut. Hallo, Jürgen. Ja, Stefan. Sie hat gerade gesagt, dass so von der Skala von 0 bis 10, dass sie Lust auf Sexualität mit dir hat. 10 ist sehr große Lust, 0 ist keine Lust, so bei 3 liegt. Okay, das ist sehr schlecht, ja. Ja, wie würdest du es umgekehrt denn sagen? Dass ich Lust auf sie habe? Mhm, ja. Ich würde auf jeden Fall um die 8, 9 würde ich auf jeden Fall sagen. Ah ja, das sagst du also auch nach 8 Jahren Beziehung sagst du das noch. Das auf jeden Fall, natürlich. Wie gehst du mit deiner Sehnsucht um? Du hast ja sexuelle Sehnsucht. Was machst du damit, wenn du so selten mit ihr nur schlafen kannst? Ja, das wird rausgezögert und dann im Endeffekt endet es in großer Frustration. Aber du befriedigst dich selbst? Naja, teilweise, aber... Aber wie gesagt, das wird immer, das ist einfach, je länger das wir keinen Sex haben, desto frustrierter wir und desto weniger habe ich dann irgendwie Lust, wann sie dann kommt zum Beispiel, dann irgendwas zu machen. Ja, das hat sie gerade gesagt, weil du denkst dann, dass sie nur zu dir kommt, um dir zuliebe das zu machen. Und ja, genau. Da sagt sie aber, das ist nicht immer der Fall. Aber wenn das schon mal ein bisschen der Fall ist, reicht das ja aus. Ja, das ist richtig, ja. Mhm. Alleine das reicht aus, dass das halt einfach schlecht ist und das Gefühl einfach dann für mich verstärkt. Wenn es denn dann mal ganz selten zum Sex kommt, wie ist denn der Sex dann? Eigentlich gut. Mhm. Eigentlich absolut gut, kann man wirklich nichts sagen. Frag mal Steffi, ob sie das auch gut findet. Findest du den Sex, wenn wir Sex haben, findest du den gut? Auf einer Skala von 1 bis 10? Das finde ich gut. Auch gut. Ja, 1 bis 10. Ja. Sie sagt auch gut. Ja, auch gut. Ja. Hast du dich dabei schon mal ertappt in der letzten Zeit, Stefan, in der ganzen Frustration und Sehnsucht, dass du vielleicht mal fremd gehst? Nein, das eigentlich nicht. Nein. Dafür ist mir unsere Beziehung einfach viel zu wertvoll und dafür das Risiko, dass ich sie dadurch verlieren konnte, war einfach viel zu groß. Aber ihr steckt in einem Dilemma. Ja. Entschuldigung. Ich sag, natürlich, so kann es natürlich nicht weitergehen. Du kannst nicht weitergehen, finde ich auch, ja. Die Beziehung ist sonst so gut, sagst du, da sagt ihr beide. Das stimmt, ja. Und die ist eigentlich gut im Alltag. Ja. Stefan, ich rate euch ganz dringend, dass ihr, es ist ein Versuch. Manchmal funktioniert das nicht. Manchmal erlischt einfach die Leidenschaft bei einem Paar, wenn ein Paar eine gewisse Zeit zusammen ist und die kann man auch nicht mehr entfachen. Aber bevor man da ganz aufgibt, würde ich euch schon raten, dass ihr mal zu einer Sexualtherapie oder zumindest zu einer Ehe- oder Partnerberatung geht. Okay. Dass ihr das mal in Ruhe, in Anwesenheit eines Fachmenschen besprecht. Wärst du dazu bereit? Ja, das auf jeden Fall. Alles, was die Situation verbessert, wäre ich auf jeden Fall dazu bereit. Ja, super. Dann gib mir doch netterweise auch nochmal die Steffi. Stefan, von dir verabschiede ich mich schon mal und dann werde ich kurz mit ihr auch nochmal reden. Danke, danke. Hat mich total gefreut, mit dir nochmal zu reden, bevor du aufhörst, lieber Jürgen. Dankeschön, Stefan, sehr nett von dir. Danke, und ich gebe dir die Steffi. Prima, danke. Danke, ciao. So, bin ich wieder dran? Ja, Steffi, ich habe gerade gesagt zu Stefan, die Beziehung ist ja an sich gut zwischen euch beiden. Ja. So kommt es mir vor. Ihr könnt gut im Alltag miteinander sein. Ja, wir harmonieren wirklich gut. Also unsere Beziehung ist wirklich schön und ja. War denn auch schon mal das Thema Kinder angedacht eigentlich? Naja, wir sind 8 Jahre jetzt zusammen. Natürlich ist das auch ein Thema, aber nicht jetzt. Unser Hauptfokus liegt jetzt da nicht drauf. Mhm. Wir sind halt jetzt in so einem Alltagstrott drin und ja. Ja, also ich habe auch zu Stefan gerade gesagt, das ist natürlich jetzt ein Dilemma. Ihr liebt euch, ihr seid in einer guten Beziehung, aber die Sexualität klappt nicht. So. Genau. Jetzt habe ich ihm gerade vorgeschlagen, ich hoffe, dass du auch zustimmst, er hat zugestimmt, dass ihr unbedingt mal den Versuch unternehmen sollte, zu einer Sexualtherapeuten zu gehen oder zu einer Paarberatung. Ja, ich stehe da eher ein bisschen skeptisch dazu, aber natürlich ist der Versuch wert. Steffi, ich kann das verstehen, wenn du da skeptisch bist. Und ich glaube auch, es gibt Entwicklungen in länger andauernden Beziehungen, wo die Leidenschaft einfach erlischt. Und die kann man dann unter Umständen auch nicht mehr herholen. Das gibt es. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man mithilfe eines Fachmannes ein Dreh herauskriegt, dass man das vielleicht doch nochmal ganz neu sieht und neu leben kann. Und wenn es nur so einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, deshalb würde ich dir raten, mach das einfach mal. Ihr habt ja nichts zu verlieren. Wenn euch das zu doof davor kommt, könnt ihr es abbrechen. Ja, ich bin halt immer der Meinung, dass wir das selber schon wieder irgendwann in den Griff kriegen. Ja, aber jetzt, ihr habt das ja schon sehr langwierig jetzt beschrieben und ihr versucht und hin und her und ich habe den Eindruck, dass ihr euch im Kreis dreht und dass ihr da nicht alleine rausbrechen könnt. Ist möglich, ja. Dann möchte ich dich jetzt auch bitten, Steffi, aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin nochmal angerufen. Und wir gucken, dass wir in eurer Gegend ein paar gute Beratungsstellen finden, die wir euch an die Hand geben können. Und dann könnt ihr überlegen, das zu machen. Okay, das wäre sicher hilfreich. Es ist ein Versuch. Ich weiß es nicht, aber es ist zumindest ein kleiner Versuch. Ja, wir können uns ja mal probieren. Genau. Liebe Steffi, schönen Gruß nochmal an Stefan und du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Danke vielmals, Domian. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche. In der Technik heute Dennis Eickmeier. Nochmal unser Thema nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Fußball. Ich möchte gerne mit Hooligans sprechen, mit Extremfans, mit Leuten, für die Fußball das Allerwichtigste auf der Welt ist. Ich möchte mit euch über das Thema Geld und Fußball sprechen, über das Thema Homosexualität und Fußball. Und ich will mit Fußballhassern reden, die sagen, ich kann es nicht mehr hören. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch, mailt uns domian@wdr.de. So, Wir sind wieder da in der Nacht vom Montag auf Dienstag, dann mit einer freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Bye bye. Tschüss.